Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg. Ja, seid gegrüßt, liebe Hörer des Bermudafunk, zur heutigen Ausgabe von Pressing. Ja, heute in der Erstausstrahlung am 6. April hört ihr ein Gespräch mit Jana Ballweber zu Datenschutz im Fußball und im Gesundheitswesen in Zeiten der Pandemie. Hört ihr die Sendung nicht am 6. April, dann läuft die Sendung in der Wiederholung. Hört ihr die Sendung nicht auf Bermudafunk, dann läuft die Sendung im Austausch. Ja, Jana Ballweber, unsere heutige Gesprächspartnerin, schreibt seit 2020 bei Netzpolitik.org. Sie studiert aktuell Journalismus an der Uni Mainz, vorher in Karlsruhe Wissenschaftskommunikation und Journalismus. Ihre Interessen sind vor allem Digitalisierung und Datenschutz, Gesundheitssystem, in der Wissenschaft und im Sport. Ja, Fußball ohne Zuschauer. Trotzdem fühlt sich die Datei Straftätersport weiterhin. Eigentlich ein Absurdum. Ja, Frau Jana Ballweber, wie erklärt sich das? Ja, das wüssten wir eigentlich alle gerne. Die Polizei bzw. die Bundesregierung begründet das mit Altfällen, also Sachen, die vor der Pandemie passiert sind, bevor die Zuschauer eben ausgeschlossen wurden, dass die eben dann abgearbeitet wurden mit der Zeit und dann eben noch aufgenommen wurden in die Datei. Gleichzeitig sagen sie, dass es auch während der Pandemie irgendwelche Vorfälle mit Fans gab, also nach Spielen, vorm Stadion, dass Pyrotechnik abgebrannt wurde oder es solche sogenannten Acker-Matches gab, wo sich eben Leute auf freiem Feld getroffen haben, um Auseinandersetzungen auszutragen, gegnerische Fangruppen. Davon hat man aber so in den Medien irgendwie gar nichts mitgekriegt, deswegen bezweifeln viele, dass das wirklich daherkommt. Wichtig zu wissen ist, um in die Datei Gewalttäter Sport zu kommen, muss man kein Gewalttäter sein. Da reicht es auch, wenn man Landfriedensbruch begeht oder solche Sachen wie Volksverhetzung oder ähnliches fällt da auch mit rein, obwohl man dann eigentlich gar kein Gewalttäter ist. Insofern weiß keiner so genau, wo das jetzt herkommt. Ja, vor allem der Stadionbezug ist ja direkt eigentlich nicht gegeben, würde ich mal sagen. Das sind wohl eher die Straftaten, dann Volksverhetzung oder so. Das ist ja kein Bagatelldelikt, würde ich mal sagen. Aber das sind wahrscheinlich die Straftaten in einem anderen Zusammenhang dann entstanden. Ja, das kann man eben nur vermuten, weil sich das so genau eben nicht aufschlüsseln lässt durch das, was wir eben wissen. Es gab im Bundestag eine Anfrage von den Grünen dazu, die eben der Bundesregierung ein paar Fragen gestellt hatten, wie das eben zustande kommt, dass da jetzt Leute drin landen, obwohl eigentlich gar nichts stattfindet mit Zuschauern. Und wie gesagt, die erklären das eben aber mit Altfällen. Aber da zweifeln viele dran, die sich schon länger mit dieser Datei beschäftigen. Die sagen, dass eigentlich solche Einspeicherungen relativ schnell passieren. Ja, da liegt ja auch so ein bisschen die Kritik an dieser Datei, dass es eben alles sehr intransparent ist. Die Fans werden gar nicht benachrichtigt, wenn sie da drin landen zum Beispiel. Es reicht, wenn im Umfeld von einer Sportveranstaltung Personalien festgestellt werden. Man muss gar nicht tatsächlich eine Straftat begangen haben, sondern irgendwie einfach nur im entfernten Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung, dass die Polizei da die Personalien festgenommen hat. Und das wird ja auch außerhalb der Pandemie kritisiert. Ja, das verwässert natürlich auch die ganze Statistik. Wenn zum Beispiel irgendwie in einer Fankurve schon Vorfälle sind, denen nachzugehen ist, aber eben die ganze Fankurve personenbezogen erfasst wird, dann ist es ja umso schwieriger, die Täter eigentlich herauszufinden. Genau, also die Datei liegt ja so ein bisschen begründet, ich glaube in den 80ern, wo es ja diese Hooligan-Probleme gab, jetzt gerade auch im Umfeld von Nationalmannschaftsspielen, aber eben auch in der Bundesliga. Und dass gegen Gewalt im Stadion irgendwie was unternommen wird, ist ja erstmal eine sinnvolle Sache. Jetzt ist es aber so, dass das Hooligan-Problem sich ja ein bisschen sozusagen ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Die Ultras sind deutlich präsenter in den Stadien als Hooligans und insofern auch die Gewalt rund um den Fußball abgenommen hat. Und wenn man tatsächlich sagt, es gibt eine gewaltbereite Szene und die möchte man gerne beobachten, dann ist es ja irgendwie sinnvoll, dass man weiß, wen das betrifft. Und das waren damals eben auch hauptsächlich Gewalttäter. Nun hat sich das Ganze aber geändert, ohne dass sich die Strukturen bei der Polizei geändert haben, sodass immer noch massenhaft Daten gesammelt werden. Wie gesagt, gar nicht über Leute, die tatsächlich Straftaten begangen haben, sondern einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Also wenn jetzt im Umfeld vom Stadion eine Schlägerei stattfindet und man merkt das zum Beispiel als unbeteiligter Fan nicht direkt und läuft einfach in die falsche Richtung, dann kommt die Polizei und möchte die Schlägerei auflösen und man steht einfach zu nah dran, dann kann es eben schon passieren, dass die Personalien festgestellt werden und man eben im falschen Zusammenhang da auftaucht und in dieser Datei landet, obwohl man eigentlich mit Gewalt oder mit organisiertem Fantum gar nichts im Hut hat. Sodass die Kritik halt an dieser umfassenden Datensammlung auch so ein bisschen aufkam, weil es dieses Gewaltproblem eigentlich gar nicht mehr gibt, womit das ursprünglich mal gerechtfertigt wurde. You better watch your step. You shouldn't place your bets. da tauchen dann auch immer die szenekundigen Beamten auf. Wie sind die eigentlich einzuschätzen? Was für eine Vorbildung oder so haben die? Oder wie treten die überhaupt auf? Also szenekundige Beamte sind eher so ein regionales Ding. Also dass man beispielsweise sagt, man hat einen Verein, wo es eben bekannt ist, dass die Fans ab und zu mal Probleme machen, sodass dann Polizisten, Polizistinnen von der in der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen Region sozusagen hauptsächlich für diesen Verein zuständig sind und vermeintlich die problematischen Fans kennen, versuchen irgendwie Kontakte in die Szene aufzubauen und da irgendwie durchzusteigen, wer welche Rolle spielt und so weiter, dass wenn dann was passiert, die dann helfen sollen, irgendwelche Leute zu identifizieren oder sowas. Also das heißt, sie suchen aktiv auch den Kontakt in die Fanszenen oftmals und haben eigene Datenbanken. Also Gewalttäter Sport, die Datei ist bundesweit, da landet von überall irgendwie was drin. Und bei den szenekundigen Beamten, die haben selber nochmal Dateien, jeweils dort, wo sie eben bei der Polizei angesiedelt sind, wo sie selber nochmal Daten sammeln von Fans, die ihnen irgendwie negativ aufgefallen sind, sage ich mal. Da werden die abstrusesten Sachen irgendwie gespeichert, gerade auch bei der Datei Gewalttäter Sport von Schuhgröße und Körperbau. Bei den szenekundigen Beamten, die sollen auch einschätzen können, welche Rolle jemand in der Fanszene einnimmt oder also ob es eher ein Mitläufer ist oder ein Redelsführer oder sowas. Das heißt dann auch so sehr, sehr subjektive Einschätzungen von Leuten, die eigentlich kein Teil der Fanszene sind, landen dann irgendwie zur Beurteilung in Gerichtsakten beispielsweise. Ja, und da war jetzt in der Diskussion, dass ab April ein Pilotprojekt der Polizeidirektion Kaiserslautern eine datenschonendere szenekundige Beamtendatei in der Testphase starten will. Jana Bell-Weber, Sie sind ja auch von Netzpolitik.org. Wie ist das von der Datenseite jetzt einzuschätzen? Also die Polizei in Kaiserslautern soll jetzt eben die Leute benachrichtigen, wenn sie in der Datei landen ab April. Das bedeutet, dass man nicht mehr plötzlich da drin steht und das gar nicht mitbekommt. Und sie sollen auch keine Daten von Begleitpersonen mehr erheben. Das heißt, wenn jemand, mit dem ich halt zum Spiel gehe, irgendwelchen Mist baut, dann soll nicht ich auch noch gleichzeitig automatisch auch in dieser Datei landen. Das ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, dass man eben sagt, es wird nicht mehr wahllos von allen Leuten, werden die Daten da eingesammelt. Man kann aber inhaltlich nicht so ein wirkliches Umdenken erkennen, weil zum Beispiel nicht geändert wird, welche Daten gesammelt werden. Also es ist eine ganz, ganz lange Liste von Sachen, die eben dort gespeichert werden, von Spitznamen bis, habe ich ja eben schon gesagt, sozusagen die Rolle in der Fanszene, die jemand einnimmt. Und diese Liste ist weiter unverändert lang. Das heißt, es ist nicht so richtig zu erkennen, dass die Polizei jetzt plötzlich daran interessiert ist, ein konstruktives Verhältnis zu den Fans aufzubauen, wo ja die meisten auch ein Interesse daran haben, dass es eben aus den eigenen Reihen keine Gewalt gibt und keine Probleme gibt, sondern die eben einfach nur eine bunte Fankultur leben wollen, wo es auch schon mal zur Sache gehen kann, aber eben ohne Gewalt. Und das ist eben nicht zu erkennen, dass die Polizei da jetzt plötzlich auf dem Weg ist, konstruktiv mit den Szenen zusammenzuarbeiten. Ja, noch eine grundsätzliche Frage. Gibt es eigentlich die Möglichkeit der Selbstauskunft? Es gibt diese Möglichkeiten. Ganz viele Fanhilfen, also beispielsweise auch die Rot-Weiße Hilfe, die Fanhilfe für Kaiserslautern ist, stellen auf der Homepage so Formulare zur Verfügung, wo man eben eine Anfrage stellen kann an die örtliche Polizeidirektion. Welche Daten habt ihr über mich? In welchem Zusammenhang sind die eben dort gespeichert worden? Es gibt eine Gruppe von Fananwälten, die das dann auch vor Gericht bringen teilweise, dass man eben erstmal Auskunft erfährt und wenn es dann aber auch darum geht, die Daten eben wieder zu löschen, wenn man der Meinung ist, man ist da eben unberechtigt in so einer Datei gelandet. Das sind oft langwierige Gerichtsprozesse und das ist gar nicht so einfach, aber die Fanhilfen begleiten die Fans sozusagen dabei mit Formularen, mit juristischer Hilfe, dass man eben dort erstmal erfährt, ob man überhaupt da drin steht, weil es ja, wie gesagt, bis jetzt nicht mal eine Benachrichtigung gab darüber, aber eben dann auch es schafft, die Daten da wieder rauszubekommen im Zweifelsfall. Und rechtlich, welche Relevanz haben die? Ja, sind die Daten rechtlich verwertbar, sage ich jetzt mal? Weil Sie haben schon gesagt, dass man durchaus am Flughafen dann Probleme bekommen kann. Gibt es da Erfahrungen? Ja, das sind ganz normale Daten, die die Polizei eben sammelt. Erstmal ist das sozusagen Grundlagenwissen. Gerade bei den szenekundigen Beamten geht es ja eben auch darum, die Szenen irgendwie langfristig zu beobachten und die Leute eben einfach mal zu kennen in erster Linie. Es gibt diese Fälle beispielsweise bei der WM 2018 in Russland, dass der russische Staat Anfragen an die deutsche Regierung gestellt hat, eben die Daten von möglicherweise problematischen Fans übermittelt zu bekommen. Und in einigen Fällen ist das tatsächlich passiert, dass die deutsche Regierung dann Daten nach Russland übermittelt hat, was ja erstmal auch kein besonders demokratischer Staat ist, um eben zu verhindern, dass deutsche Hooligans im Zusammenhang mit der WM in Russland Ärger machen. Und das ist zum Beispiel was, was sehr problematisch ist, weil die Polizei zwar wohl irgendwie so eine Vereinbarung mit den Russen getroffen hat, dass die Daten wieder gelöscht werden. Das ist auch zugesichert worden, aber man weiß natürlich nicht so genau, weil das eben alles sehr intransparent ist, was da tatsächlich dann damit passiert ist. Da wurden dann aber beispielsweise auch Visumsfragen dran geknüpft, dass eben Menschen, die in dieser Datei waren, aus welchem Grund auch immer, ob berechtigt oder unberechtigt, Probleme bekommen haben, ein Visum zu beantragen für die WM in Russland und die Spiele dort eben zu besuchen. Und es gibt einen Podcast von WDR Sport Insight, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Und die haben tatsächlich mit konkreten Betroffenen gesprochen, die entweder gar kein Visum bekommen haben oder deren Visum dann während der WM plötzlich aufgehoben wurde. Und die zumindest dort laut eigener Aussage unberechtigterweise in dieser Datei standen. Das heißt, es kann wirklich konkrete Auswirkungen auf den Alltag haben, auch wenn man beispielsweise in Urlaub fahren will und am angepeilten Urlaubsort findet ein Fußballspiel statt, kann es eben auch passieren, dass einem dann die Ausreise verwehrt wird, weil man denkt, naja, der könnte ja da Ärger machen, wenn er jetzt dorthin fährt, eigentlich will man aber nur in Urlaub fahren. Don't even know the meaning of regret. And if lernt es dich. Ihr lernt es dich. Ihr lernt es dich. Way I feel anymore, and you laugh and turn your back. I think I have no more than that Ja, das war noch zu Zeiten, als Zuschauer in die Stadien durften. Lange ist es her. Ja. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war es Ende 2020. Und ja, im Zuge der Pandemie wurden dort auch Temperaturmessungen und die Leute Masken getragen haben. Ist das von datenrechtlicher Seite irgendwie problematisch? Wurden die Daten irgendwie zugeordnet zu Personen? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil die Vereine nicht unbedingt ein Interesse daran haben, dass man genau hinschaut, was da passiert ist. Es waren hauptsächlich Pilotprojekte, zumindest in Deutschland, die versucht haben, mit künstlicher Intelligenz, mit intelligenten Kameras eben den Leuten wieder Zugang zum Stadion zu verschaffen. Da geht es beispielsweise darum, wenn ein Spiel stattfindet, dass dann eben Zuschauer, Zuschauerinnen ans Stadion kommen und beim Einlass automatisch die Temperatur gemessen wird, die Körpertemperatur, und erkannt wird von einer Kamera, ob die Person eben eine Maske trägt. Also einfach normaler Pandemieschutz praktisch ans Stadion übertragen. Und es haben verschiedene Bundesliga-Vereine ausprobiert, dieses System, unter anderem Borussia Dortmund und auch Bayern München, und haben eben gehofft, dass ihnen das dabei helfen könnte, wieder Zuschauer zuzulassen. Soweit ich weiß, war das bei keinem Verein bislang erfolgreich, weil wir haben ja eben auch keine Zuschauer in den Stadien. Im Ausland wurde das tatsächlich aber schon eingesetzt, beispielsweise in Budapest, als Bayern München dort gespielt hat, ich glaube im Supercup oder so. Gab es das tatsächlich, dass eben einfach Fieber gemessen wurde beim Einlass. Jetzt ist es ja so, dass das noch, also dass man kein Fieber hat, ist noch keine Bestätigung, dass man kein Corona hat. Sie sind der Meinung, das würde eben, könnte eben dabei helfen und haben das dann auch in Deutschland testen wollen. Das Problem ist, dass wenn eine Temperatur gemessen wird, dann ist das eine Erhebung von Gesundheitsdaten. Und Gesundheitsdaten, gerade wenn sie personenbezogen sind, sind ganz, ganz besonders geschützt vom Datenschutzrecht. Also es gibt ja die Datenschutzgrundverordnung in der EU und die sagt eben, dass Gesundheitsdaten nur in ganz besonderen Fällen erhoben, gespeichert werden dürfen. Und ob das jetzt der Fall ist, wenn Zuschauer in die Stadien gehen, da würde ich mal ein großes Fragezeichen dran machen, auch wenn uns es allen sehr fehlt, ins Fußballstadion zu gehen. Es gab dann aber auch schon wieder solche Bestrebungen, diese Systeme halt nach der Pandemie weiter einzusetzen. Also wie gesagt, man kann darüber diskutieren, ob die sinnvoll sind, um die Pandemie einzudämmen und die Zuschauer wieder in die Stadien zu bringen. Aber dann kamen auch schon wieder Leute und haben sozusagen angemeldet, ach ja, intelligente Kameras, Gesichtserkennung, man könnte doch vielleicht damit auch irgendwelche Pyrochaoten oder sowas identifizieren, Leute mit Stadionverbot. Man könnte personalisierte Tickets kontrollieren damit. Es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass sowas dann verknüpft wird mit diesen Polizeidatenbanken. Also, dass man sagt, aha, Person XY steht in der Datei Gewalttäter Sport und die will jetzt hier ins Stadion. Entweder wir lassen sie vielleicht gar nicht rein, wenn damit noch ein Stadionverbot verknüpft ist, oder wir gucken mal genauer hin, was sie dann eben macht, weil diese Kameras natürlich auch die Tribüne überwachen könnten. Und da gab es dann auch noch Ideen, die jetzt in Zeiten von der Pandemie die Abstände auf den Tribünen zu kontrollieren. Das Ganze in Verknüpfung mit Ticketdaten, weil Menschen aus einem Haushalt dürfen ja zusammensitzen. Dass man eben sagt, man hat hier eine externe Firma, die diese Systeme herstellt und denen geben wir jetzt alle unsere Ticketdaten, die wir im Verein haben. Also ganz abstruse Sachen, die da passiert sind. Im Zuge dieser Recherche habe ich auch mit Datenschutzbeauftragten gesprochen aus den Bundesländern, wo eben die Vereine das ausprobiert haben. Und die waren auch sehr skeptisch, ob das jetzt abseits von einem Pilotprojekt rechtlich in Ordnung ist. Ja, so personenbezogene Daten bzw. personalisierte Tickets, das war ja schon immer mal in der Diskussion. Kann man damit Gewalttäter vom Stadion fernhalten? Ist da Ihre Einschätzung? Man kann sicherlich Personen damit vom Stadion fernhalten. Die Frage ist, ob man eben nur Gewalttäter damit vom Stadion fernhält. Und dann wird es ja problematisch. Also niemand möchte Gewalt im Stadion haben. Niemand möchte Rechtsextreme im Stadion haben. Das ist ganz klar. Aber das ist halt, wie gesagt, wenn auch Leute in der Datei Gewalttäter Sport landen, die beispielsweise Pyrotechnik gezündet haben, da kann man drüber diskutieren, ob das ins Stadion gehört oder nicht. Die Fans sehen das ja auch sehr unterschiedlich. Ob das aber jetzt ein Stadionverbot rechtfertigt, kann man diskutieren. Und personalisierte Tickets sind so ein Phantom, was irgendwie immer wieder aufkommt, was sich Funktionäre und Verbände eigentlich wünschen. Aber das ist eben irgendwie alles vor diesem Hintergrund, dass Fußballstadien irgendwie so gefühlt der gefährlichste Ort überhaupt sind, was sich überhaupt schon seit Jahrzehnten nicht mehr mit den Erfahrungen deckt, die man eben im Stadion macht. Es gibt immer mal wieder Einzelfälle, gerade bei Derbys oder so, wo Sachen passieren, aber im Stadion selber ist es eigentlich relativ selten, dass es tatsächlich zu Gewalt kommt. Und personalisierte Tickets sollen die Sicherheit erhöhen, aber da sehen gerade Fanverbände eigentlich gar keinen Bedarf, weil so unsicher sind die Stadien gar nicht, dass so eine Datensammlung, wie sie durch personalisierte Tickets eben passieren würde, zu rechtfertigen ist. In der Pandemie ist es wieder was anderes. Wenn wir über Kontaktverfolgung sprechen, dann kann das natürlich sinnvoll sein. Im Prinzip ist das ja gerade im Sommer, als beispielsweise auch Restaurants wieder geöffnet waren und man dort seine Daten eben angegeben hat, falls es eine Infektion gab, soll die zurückverfolgt werden. Da haben auch die Fanverbände und die Fanvertreter nichts dagegen. Aber auch da gab es eben schon wieder Bestrebungen, das sozusagen nach der Pandemie weiter beizubehalten und irgendwie als Sicherheitsmaßnahme zu haben. Und das ist dann wiederum nicht in Ordnung. Und da sollte man genau hinschauen, dass Sachen, die wir in der Pandemiebekämpfung in Ordnung finden und wo wir sagen, das ist irgendwie eine sinnvolle Sache und könnte auch im Fußballstadion eingesetzt werden, dass das eben nicht beibehalten wird, um irgendwelchen Sicherheitsfantasien der Behörden da Nachdruck zu verleihen. It's like they know. Ja, ich denke, wenn man sich so die Aspekte anguckt, wenn auch, wie Sie schon gesagt haben, bei Derbys vielleicht irgendwie größere Ausschreitungen sind, dann sind die nicht direkt im Stadion, sondern außen herum, vielleicht auf den Zufahrtswegen und könnten dann mit personalisierten Tickets auch nicht entscheidend eingeschränkt werden. Auf der anderen Seite gibt man da relativ viele Daten preis. Ja, das sind ja auch dann immer noch Privatfirmen involviert, die dann Zugriff zu den Daten haben, und vom Datenschutz her, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wie würde das aussehen? Also ich glaube, das sind zwei Problemfelder hauptsächlich, über die man da sprechen muss. Das eine ist, wenn man personalisierte Tickets hat, wenn man Daten allgemein zur Kontaktverfolgung beispielsweise in der Pandemiebekämpfung angibt, dann hat die Polizei da Zugriff drauf. Es gibt die sogenannte Strafprozessordnung. Es betrifft nicht nur Fußballstadien, sondern es betrifft Konzerte, genauso wie eben diese Restaurant-Kontaktlisten, die es im Sommer eben gab. Die Polizei darf im Rahmen von Ermittlungen, die überhaupt nichts mit der Veranstaltung zu tun haben müssten, auf solche Daten zugreifen und darf die sozusagen beschlagnahmen oder einsehen. Wenn ich zum Beispiel sage, wir hatten ein Fußballspiel in der Stadt, es waren sehr viele Menschen unterwegs, die im Stadion waren, und danach oder davor oder währenddessen ist in der Stadt irgendwo im Umkreis des Stadions irgendwas passiert, was überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun hatte, dann kann die Polizei auf beispielsweise die Daten von personalisierten Tickets zugreifen, um Zeugen zu gewinnen, zum Beispiel für eine bestimmte Straftat. Das heißt, die Daten können am Ende trotzdem wieder bei der Polizei landen. Und da muss es jetzt nicht um irgendwelche staatsgefährdenden Terrorismus-Sachen gehen oder sowas, sondern da reichen Drogendelikte. Und diese Fälle gab es tatsächlich im Sommer bei diesen Restaurant-Kontaktlisten, dass die Polizei eben in Einzelfällen in manchen Bundesländern einfach an diese Daten gelangt ist, mit Sachen, die überhaupt nichts mit dem Restaurantbesuch der Person zu tun hatten. Das ist das eine, was problematisch ist. Und das andere bei personalisierten Tickets ist, dass natürlich ein riesiger Datenschatz anfällt über die einzelnen Fans, die man auch kommerziell nutzen kann. Die Vereine können damit ihr Marketing, ihre Werbung irgendwie drauf ausrichten. Bei Daten ist es ja so, man sagt immer, naja, ich habe ja nichts zu verbergen, die können die ruhig nehmen, man findet ja bei mir nichts. Das ist aber was eben nur auf die Strafverfolgungsbehörden zutrifft, wenn man sagt, naja, ich begehe ja keine Straftat, also was ist mein Problem, wenn die Daten haben? Wenn aber die Vereine die Daten eben sammeln, vielleicht noch verknüpfen mit irgendwelchen Online-Daten, Bezahlkarten, alle möglichen Sachen, die irgendwie elektronisch geregelt sind im Stadion, dann fällt ein riesiger Datenschatz an und die Vereine können den eben kommerziell nutzen, um Werbung und sowas daran auszurichten. Und ich habe da tatsächlich mit Fanvertretern drüber gesprochen, im Rahmen dieser Recherche zu personalisierten Tickets, die ich gemacht habe. Und die sagen eben, das leistet dem Vorschub, dass Fußballfans hauptsächlich als Kunden betrachtet werden. Die komplette Kommerzialisierung des Fußballs, die viele Leute stört, weil irgendwie wenig davon übrig bleibt, weswegen die meisten Leute eben Fußball lieben und Fans sind und gerne dahin gehen, wird alles kommerzialisiert, wird alles zu Geld gemacht. Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die man sehr kritisch betrachten kann. Ja, und Datenschutz ist ja auch bei den Vereinen nicht sonderlich groß geschrieben. Das hat man jetzt vor kurzem erst wieder beim VfB Stuttgart erlebt, wo da einfach Mitgliedsdaten zugänglich waren, sage ich jetzt mal. Genau, das ist, glaube ich, irgendwie ein Problem, was irgendwo die gesamte Gesellschaft hat, dass das Bewusstsein dafür nicht so da ist. Es gibt natürlich viele Leute, die sich sehr intensiv mit Datenschutz befassen. Aber wie ich schon gesagt habe, viele sind dann der Meinung, na, ich habe ja nichts zu verbergen, und können sich nicht so richtig ausmalen, was man alles über sie erfahren kann, wenn man verschiedene Daten beispielsweise miteinander kombiniert. Wenn man zum Beispiel sagt, ich kombiniere irgendwelche Daten, die man online hinterlässt, soziale Netzwerke sammeln Daten, überall fallen Daten an. Und wenn man die personenbezogen miteinander kombiniert, dann kann man im Prinzip alles über eine Person wissen. Und das ist, glaube ich, was den Leuten noch nicht so klar ist, sodass wir irgendwie in der gesamten Gesellschaft so ein bisschen das Problem haben, dass Datenschutz irgendwie so ein Nischenthema ist, was vielen Leuten nicht so wichtig ist. Und das schlägt sich dann irgendwo auch bei den Vereinen nieder, würde ich sagen. Dass man eben sagt, als ich zum Beispiel Anfragen gestellt habe an die Bundesliga-Vereine, die waren da sehr sparsam in ihren Antworten. Also sehr allgemein und wollten irgendwie auch gar nicht so richtig darauf eingehen. Hatten sich auch nicht abgestimmt mit den jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten in ihren Bundesländern, die für solche Sachen eben zuständig sind. Also wir hatten beispielsweise über diese Temperaturmessungen gesprochen in Stadien. Das ist eigentlich ein Eingriff, der so gravierend ist, dass man da mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, also mit einer staatlichen Behörde, vorher drüber reden müsste und sagen müsste, schätzt uns das doch mal ein, ist das denn in Ordnung? Und in den meisten Fällen ist das eben nicht passiert. Und das zeigt irgendwie schon, dass die Vereine da so ein bisschen denken, dass ihnen da schon keiner genau auf die Finger schauen wird. Ja, wir haben es schon angesprochen, Kontakt, Nachverfolgung in Zeiten der Pandemie, eine sinnvolle Aufgabe und ja, sinnvoll, diese Daten dann zu erheben. Da war auch Corona-App in der Diskussion. Ich glaube, jetzt als, ich sag mal, Daten-Greenhorn wie mich, für mich klang das alles ja recht nachvollziehbar, dass da doch datenschutzrechtlich ja, sensibel gehandhabt wurde. Auf jeden Fall. Das war aber auch nur möglich durch den Druck von NGOs, von Parteien, von Leuten, die sich eben mit Datenschutz beschäftigen. Das war ja im vergangenen Frühjahr oder Sommer, als eben über diese App gesprochen wurde, als darüber gesprochen wurde, wie sie eben entwickelt werden soll, gab es da auch ganz andere Ansätze. Ich glaube, die entscheidenden Punkte bei der Corona-Warn-App sind, dass die Daten dezentral gespeichert werden. Das bedeutet, es ist nicht, irgendwo steht ein großer Computer, der alle Daten zusammenfasst. Und wenn man den zum Beispiel hacken würde, hätte man alle Daten zur Verfügung. Sondern meine Daten sind erstmal nur bei mir auf dem Telefon. Und da kann eben keiner drauf Zugriff haben, außer mir selbst. Und falls ich dann irgendwie infiziert bin, also mein Telefon tauscht sich eben aus mit den Telefonen, die in meinem Umfeld sind, um eben zu merken, ist da jemand, der vielleicht dann positiv getestet wurde. Und nur dann passiert eben ein Austausch zwischen den einzelnen Telefonen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass endlich mal, kann man fast sagen, darauf geachtet wurde bei einem Projekt, was öffentlich finanziert wird, also von Steuergeldern, dass der Code eben öffentlich ist. Also dass es so ist, dass man das nachvollziehen kann, dass es nicht irgendwelche Algorithmen sind, die im Geheimen entwickelt werden von irgendeiner Firma, wo keiner genau weiß, was dahinter steckt, sondern eben der Programmcode von der App wurde veröffentlicht und konnte eben nachvollzogen werden und jeder konnte sehen, also jeder, der sich damit auskennt, konnte eben schauen, werden da irgendwo irgendwie doch geheime Daten gesammelt, passiert da irgendwas, was nicht sein sollte. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Meilenstein, weil das eben oft so ist, dass das nicht der Fall ist, dass öffentlich finanzierte Projekte eben dann doch bei irgendwelchen Firmen lagern, die das Know-how haben. Natürlich sollte man mit denen zusammenarbeiten, aber die dann eben den Code nicht veröffentlichen. Und das ist aber was, was eben auch erst nur auf Druck der Datenschützer erreicht wurde, im Rahmen dieser Entwicklung der App. Und jetzt steht die ja auch schon wieder unter Beschuss von Leuten, die sagen, der böse Datenschutz verhindert, dass wir sinnvoll gegen die Pandemie vorgehen können, was eben auch wieder Quatsch ist, weil es nicht am Datenschutz hängt, sondern an allen möglichen anderen Stellen, wo eben nicht so effizient gehandelt wurde. Ja, und vor allem, dass eben die Daten richtig erhoben werden, denke ich mal. Genau, dass die Leute überhaupt melden in der App, dass sie eben infiziert sind. Ja, wir haben jetzt schon die Infektion angesprochen. Da könnte man das Rad noch ein bisschen weiter drehen. Ja, wenn ich dann zum Arzt muss oder Krankenhausaufenthalt habe, die Gesundheitskarte wird oft bemängelt. Ist das der Einstieg in den gläsernen Patienten? Ja, da hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz an Digitalisierungsmaßnahmen im Gesundheitssystem hintendran. Also es geht los mit der Gesundheitskarte. Jetzt soll es die digitale elektronische Patientenakte geben, wo ich alle meine Daten irgendwie ablegen soll. Es gibt ganz, ganz viele Maßnahmen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen, die jetzt im Moment angestoßen werden. Und im Prinzip ist es nicht per se schlecht, dass man Sachen digitalisiert. Es kann viele positive Effekte haben. Wenn der eine Arzt weiß, was der andere macht, dann kann ich im Zweifelsfall besser behandelt werden. Es muss aber halt richtig gemacht und richtig bedacht werden. Und im Moment bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass sie es sehr, sehr eilig haben, dass sehr, sehr viele, sehr große Gesetze verabschiedet werden mit wahnsinnig vielen Einzelmaßnahmen und man blickt beispielsweise als Journalist, der das begleitet, überhaupt nicht mehr so richtig durch. jahrzehntelang ging irgendwie nichts voran bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und jetzt muss es aber plötzlich schnell gehen. Und das ist was, wo dann wahnsinnig viele Fehler passieren, wenn es plötzlich so schnell gehen muss. Und wahnsinnig viele Sicherheitslücken auftauchen. Und im Prinzip, Sicherheitslücken gibt es überall und überall gibt es irgendwelche Sachen, wo Daten bekannt werden, wo Daten irgendwie verloren gehen. Bei Gesundheitsdaten ist es natürlich aber ganz besonders tragisch, weil wer möchte denn gerne, dass alle Sachen, die man irgendwie im Privaten mit seinem Arzt bespricht, plötzlich öffentlich werden. Die Daten gelten zum Teil eben auch ein Leben lang. Also es gibt ja Erkrankungen, da gehe ich nicht einmal zum Arzt und die sind wieder weg. Es gibt Erkrankungen, die sind irgendwie, weiß ich nicht, also da wird man diskriminiert, wenn man die hat. Früher war das auf jeden Fall oder heute auch immer noch, wenn man zum Beispiel HIV-positiv ist, bestimmte psychische Erkrankungen, wo dann vielleicht ein Arbeitgeber sich dreimal überlegt, ob er die Person einstellt, wenn sie eben eine psychische Erkrankung hat. Es gibt beispielsweise Daten über Schwangerschaftsabbrüche, wo man vielleicht nicht will, dass das jeder mitbekommt, weil das eben immer noch sehr kritisch beäugt wird von vielen Menschen. Also bei Gesundheitsdaten, die sind ganz, ganz besonders sensibel. Und wenn da dann Daten verloren gehen, ist es natürlich ganz besonders tragisch. Und jetzt ist es aber so, es gibt beispielsweise so IT-Sicherheitsforscher vom Chaos Computer Club, die ja so eine, man sagt, Hackervereinigung sind, die sich immer wieder solche Sachen anschauen, die da entwickelt werden, also Apps oder Programme oder ähnliches, und immer wieder die peinlichsten Sicherheitslücken entdecken, also wo Sachen wirklich schlecht gemacht sind. Das Jüngste, was rauskam, war ein Testzentrum, also eine Software, die eingesetzt wurde in Corona-Testzentren, wo es über einen ganz, ganz einfachen Trick konnte man sich die Testergebnisse von anderen Leuten anschauen. Also es war dann so, wenn man getestet wurde, bekam man eine Nummer zugeteilt und das konnte man online aufrufen. Und dann hat man sozusagen die Internetadresse gehabt und da war seine persönliche Nummer, war da drin. Wenn man aber jetzt die Nummer einfach verändert hat, dann hat man die Daten von anderen Leuten gesehen, die halt die andere Nummer bekommen haben, eine drüber oder eine drunter. Und das sind solche Anfängerfehler, die mittlerweile irgendwie bekannt sein sollten und trotzdem immer wieder passieren. Und gerade im Gesundheitswesen ist sowas natürlich total tragisch, wenn sowas irgendwie rauskommt. Es gibt auch in anderen Ländern immer wieder Leaks, wo massenhaft Gesundheitsdaten irgendwie bekannt werden. Und was dann eben kritisiert wird, ist gerade diese Eile bei der Digitalisierung, dass man eben sagt, naja, jetzt muss es plötzlich schnell gehen, jetzt brauchen wir unbedingt zum Anfang dieses Jahres die elektronische Patientenakte beispielsweise, wo der Bundesdatenschutzbeauftragte, also die Behörde, die dafür zuständig ist, gesagt hat, ist eigentlich nicht vereinbar mit dem Datenschutzrecht. Und trotzdem wurde das dann eben verabschiedet, ohne dass sowas irgendwie vorher geklärt wird, ob die Daten wirklich sicher sind. Und viele digitale Maßnahmen im Gesundheitswesen sind freiwillig. Das heißt, die Leute müssen sie nicht benutzen. Sie können einen positiven Effekt auf das gesamte Gesundheitssystem haben, können es effizienter machen. Aber ich würde die auch nicht benutzen, wenn ich nicht sicher wäre, dass meine Daten da sicher sind. Das heißt, man kann den Leuten nicht dazu raten. Das heißt, die positiven Effekte werden sich auch nicht einstellen, wenn die Leute kein Vertrauen da rein haben. Und die Gesundheitskarte ist natürlich nur ein Faktor davon, wo es auch immer wieder Sicherheitslücken gab. But here comes the music acts and keep rocking and swing. Sound the goddess keep on coming down, down the clones out to the body, so if you're rocking and swing the way down with that baby. Do it, ya! Great sounds called the mirror in the bathroom, I will tell ya. Sound the goddess keep on coming down and boogie. Yourself while you are waiting. Ja, kommen wir vielleicht mal wieder ein bisschen zurück zum Fußball. Wir haben schon die Kontaktbeschränkungen zur Pandemiebekämpfung angesprochen, die im privaten Bereich für Sicherheit sorgen und uns aber auch einschränken. Auf der anderen Seite hat jetzt vor kurzem wieder die UEFA gefordert, Spiele mit Zuschauern zwingend auszuführen. Ist das den Menschen überhaupt noch verkaufbar? Kann man das vertreten? Ja, meiner Meinung nach ist es irgendwie nur ein weiteres Zeichen dafür, wie weltfremd dieses ganze Geschäft mittlerweile geworden ist. Also es ist sowieso schon unverständlich für viele Menschen, dass der Profifußball einfach so weitergeht während der Pandemie. Jetzt ohne Zuschauer, klar, aber mit welcher Begründung dürfen ausgerechnet Bundesligaspiele oder Nationalmannschaftsspiele jetzt eben weitergeführt werden? Sagt man, das ist für die Leute ein Zeichen der Hoffnung oder ähnliches? Aber ich glaube, den Leuten, selbst Fußballfans, würden viele Sachen einfallen, die ihnen irgendwie in der Pandemie noch wichtiger wären, als Spiele im Fernsehen schauen zu können. Und dann irgendwie so diese Sonderrolle, die man da für sich in Anspruch nimmt, gerade jetzt, wenn es darum geht, wieder Zuschauer zuzulassen, ich meine, die komplette Kultur ist im Moment, steht still. Also es gibt keine Konzerte, es gibt keine Theatervorstellungen, es gibt im Prinzip gar nichts. Die Unis sind leer, die Schulen sind geschlossen. Warum ausgerechnet jetzt wieder Menschen in die Fußballstadien? Mit welcher Begründung? Und irgendwie zeigt sich da für mich, dass es doch ein sehr, sehr weltfremdes Geschäft ist, dass die Funktionäre irgendwie nicht mehr so richtig durchblicken, was ihre Rolle in der Gesellschaft ist und dass es irgendwie eine Parallelgesellschaft geworden ist. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und jetzt weitergedacht, also man merkt ja, dass sie sich immer weiter von Fans und der Bevölkerung allgemein entfernen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch eine Zäsur darstellt. Wir hatten ja in der Vergangenheit überall Zuwächse im Zuschauerbereich, in Abonnements und alles, was Geld bringt, ist eigentlich exponentiell gewachsen. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eine ähnliche Zäsur wie damals in den 1970er Jahren darstellt, als der Bundesliga-Skandal viele Menschen abgeschreckt hat, ins Stadion zu gehen. Und wie sehen Sie das auch als Fußballfan, will ich jetzt mal sagen? Ja, also Es ist natürlich schwer zu sagen, wenn man Fußball liebt und gerne ins Stadion geht und wenn man mit Leidenschaft dabei ist und Fan von der Mannschaft ist, ist es natürlich schwierig, dann für sich selber das zu entscheiden. Ich kann das vielleicht persönlich für mich erzählen, dass solche Sachen irgendwie auch dafür sorgen, dass bei mir die Leidenschaft dann abnimmt, die ich irgendwie da rein investiere, weil man findet eben den Verein schön, man hat viele Erinnerungen, die man damit verbindet, viele intensive Erinnerungen, Emotionen, alles, was dazugehört. Und wenn einem dann aber klar wird, was eigentlich dahinter steckt, dann irgendwie wird es dann immer weniger. Bei mir persönlich ist es zum Beispiel bei der Nationalmannschaft so, dass ich da irgendwie überhaupt keine Verbindung mehr zu habe. Das ist für mich irgendwie sehr, sehr deutlich geworden, wie der DFB sich skandalös verhält, was die WM in Katar angeht, peinliche Marketingaktionen startet für Menschenrechte, aber irgendwie, wenn es dann ums Geld geht, um Sponsorengelder, überhaupt nichts mehr kommt und großes Schweigen im Walde herrscht. Und das sorgt dann für mich dafür, dass irgendwie auch die Leidenschaft weg ist. Und wenn das ist, was mich vorher ins Stadion gebracht hat, und jetzt vielleicht gar nicht ich so ein Taktikfreak bin oder sowas, der sich jetzt wirklich fürs Spiel begeistert, sondern die ganze Kultur, die außenrum passiert. Wenn es das ist, was einen ins Stadion gebracht hat und man sieht, wie das jetzt Stück für Stück einfach im Prinzip ausverkauft wird, dann geht da natürlich wahnsinnig viel Leidenschaft, wahnsinnig viel Emotionen verloren und damit vielleicht auch der Anreiz für viele Menschen, ins Stadion zu gehen. Das kann ich mir durchaus vorstellen und kann ich irgendwie selber bei mir auch beobachten, dass jede Schlagzeile, die bekannt wird, irgendwie man sich nur noch an den Kopf fasst und doch sehr anzweifelt, warum man eigentlich Fußballfan ist und sich überhaupt damit beschäftigt. Ja, es ist schwer in Zeiten der Pandemie. Ja, das geht wahrscheinlich allen Fußballfans so. Wenn der eigene Verein dann auch noch schlecht spielt, kommt das vielleicht noch obendrauf. Das möchte ich jetzt auch überhaupt nicht verschweigen, dass das vielleicht auch ein Grund sein könnte, dass die Leidenschaft eventuell bei mir ein bisschen verloren geht. Aber ich glaube, dass es schon auch was damit zu tun hat. Ja, Sie wohnen jetzt relativ weit weg von Ihrem Herzensverein. Ja. Pandemie wäre jetzt vorbei und das erste Spiel wieder unter Zuschauern. Wird ein Ticket gekauft werden? Es ist schwer zu sagen. Also irgendwie kann ich so nicht so richtig einschätzen, was ist, wenn die Pandemie vorbei ist, weil es doch irgendwie im Moment ein sehr fernes Ziel wirkt. Und ich meine, wie gesagt, ich brauche es nicht zu verschweigen. Ich bin Fan vom ersten FC Kaiserslautern und im Moment sieht es so aus, es wird es den Verein in der Form auch nach dieser Saison auch einfach nicht mehr geben, weil der Abstieg aus der dritten Liga irgendwie bevorsteht. Und wenn dann Regionalliga ist, weiß man ja sowieso nicht, was passiert. Insofern ist es irgendwie sehr schwer abzuschätzen. Natürlich ist die Leidenschaft noch da und man ist Fan und man will wissen, man will, dass sie gut spielen, man will, dass alles gut ausgeht, aber die Hoffnung ist ein bisschen verloren gegangen. Insofern ist dann die Frage, was da überhaupt noch realistisch ist. Ich glaube, dass man es nicht einfach so wegkriegt, dass man Fußballfan ist. Es würde einem oft einiges an Leid ersparen wahrscheinlich, wenn man es einfach so abstellen könnte, aber das geht nun mal nicht. Also ich glaube, dass so auf Nationalmannschaftsebene, auf Bundesliga-Ebene noch einiges mehr irgendwie verloren gegangen ist an Glauben an diese Welt und dass es vielleicht in der dritten Liga noch ein bisschen ehrlicher zugeht als vielleicht in der Bundesliga, aber wer weiß, was kommt. Ja, wir werden sehen. Ja, prima. Besten Dank, Jana Ballweber. Und sehr gerne. Wir drücken auf jeden Fall im FCK die Daumen. Das ist sehr nett. Weiß nicht, ob es hilft. Alles Gute noch und kommen Sie vor allem gut durch die Pandemie. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Dankeschön. Wünsche ich auch allen. Ja, das war die vorproduzierte April-Ausgabe von Pressing mit Jana Ballweber von Netzpolitik.org zu Datenschutz im Fußball und im Allgemeinen in Zeiten der Pandemie. In der Erstausstrahlung am 6. April auf Bermudafunk 89,6 oder 105,4 MHz oder über Kabel bzw. den Livestream. Hört ihr die Sendung nicht auf Bermudafunk, dann läuft sie im Austausch. Hört ihr die Sendung nicht am 6. April, dann läuft sie in der Wiederholung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann wieder am ersten Dienstag im Monat Mai, den 4.5. ab 20 Uhr. Ja, macht's gut, bleibt zu Hause und gesund. Tschüss! Pressing macht Druck. Die Sportsendung, die sich mit der wachsenden Intoleranz unserer Gesellschaft befasst. Xenophobie und Rassismus. Antisemitismus und Homophobie. Abgrätschen. Pressing bei Bermudafunk. 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg.